Hammer to Fall von The Queen und von Radio Gaga und ganz am Anfang ein paar Takte aus der Bohemian Rhapsody. Ziemlich gespannt, wer da auf die Bühne kommt, wie es weitergeht. Das ist der Freddie Mercury. This next song is only dedicated to beautiful people here tonight. It means all of you. Thank you for coming along and making this a great occasion. Crazy. I bowed in my curtain court. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Das hat nicht fehlen, der Song «We are the champions of the world». Das letzte Stück von Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon, «Queen». «Goodbye, Queen». «Queen», was sich 1972 zusammen da haben, 1972 ihren ersten Plattenvertrag haben. Und denken daran, «We are the champions». Wir sind nur Champions, wenn wir auch sammeln, wenn wir auch spenden für den Hunger in Afrika, gegen den Hunger in Afrika. Unser Postcheckkonto 30-535-1. Vermerk Live Aid 30-535-1. Wir sind wieder in Philadelphia. Und jetzt sind wir gespannt, was passiert. Sweet! Dancing in the Street ist ein Titel von Marty Reeves und The Vandellas. Und das, die haben das zusammen singen, der Bowie und der Jagger, der eine in Philadelphia, der andere zu Wembley. Und das ist dann nicht gegangen. Dann haben sie diese Woche noch schnell ein Video gemacht. Das haben wir das allererste Mal gesehen. Von 1,5 Milliarden Leuten ist das schätzungsweise jetzt gesehen worden. Und zwar eben Dancing in the Street, David Bowie, Mick Jagger. Jetzt kommt der Band. Simple Minds. Simple Minds und der Jim Kerr rum. Charlie Burchill, die zusammen, beide schreiben da zusammen Songs. Das ist der Jim Kerr. Oh, For all those who didn't forget, this is dedicated to Bob Geldof and Bill Graham and everyone who put this on, the whole organization. This is called Don't You Forget About Me. Simple Minds aus Schottland sind momentan auf Amerika-Tournee und darum sind sie da in Philadelphia im JFK im John Fernand Kennedy Studio auftreten. Dann kommen wir jetzt nochmal, Simple Minds. This is called Promise You a Miracle. Das wäre also Simple Minds, im Moment haben wir gerade einen Bildausfall. Simple Minds aus Philadelphia im JFK-Stadion, im John Fitzgerald Kennedy-Stadion und nicht im John Ferdinand Kennedy-Stadion, wie ich vorher gesagt habe. Im Moment wissen wir nicht gerade ganz genau, was passiert da hinten. Wir haben den Bildausfall, wie gesagt, den Tonausfall, wir haben gar nichts mehr da auf unseren wunderschönen Regler. Kann ich vielleicht etwas erzählen über Simple Minds, die Band, die wir gerade jetzt gehört haben. Simple Minds, das sind eben das erste Mal der Jim Kerr-Gesang. Ihm seine Frau werden wir dann noch sehen. Das ist nämlich Chrissy Hynde, die Leadsängerin, Bandleaderin von The Pretenders. Pretenders, die kommen demnächst auch wieder einmal. Es sollte weitergehen, nachher, wenn es überhaupt weitergeht. Also ich nehme schon an, dass das behoben werden kann. Dann geht es weiter mit dem David Bowie im Wembley-Stadion. Zurück nochmal schnell zu den Simple Minds, eigentlich aus Schottland, wie gesagt, im Moment auf Amerika-Tournee, darum sind sie eben zu Philadelphia. Da sind neben dem Jim Kerr der Charlie Burchill, Gitarre, Sax und Geige. Zusammen mit dem Jim Kerr schreibt er die meisten von den Songs. Und dann haben wir den Derek Forbes am Bass, den Mel Gaynor am Schlagzeug und den Mick McNeil an den Keyboards. In dem Moment kommen wir wieder Bild über, und zwar aus dem... Jetzt gehen wir zurück. Zurück aufs Wembley. David Bowie, da sagt es nochmal der Mann. Jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. Watch your screen. Watch this. Ladies and gentlemen, welcome back to London, to Wembley and Live Aid. Will you meet and greet David Bowie? Happy. Your mother in a well. to go out. I know when to stay in. Get things done. I'd like to thank and introduce my band who got together so quickly to do this show for me. I'm in forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena. And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king. And you. You could be my queen. For nothing could drive them away. Oh, we could beat them just for one day. We could be heroes just for one day. Oh, Take David Bowie, we could be heroes just for one day. Und er seinem Sohn gewidmet hat und seinen Kindern. Er hat die Band vorgestellt, kurz. Er hat gesagt, sie möglichst in ganz kurzer Zeit zusammentrommeln. Unter anderem dabei der bestbekannte Thomas Dolphy, der ja mit Hyperactive bei uns in den Charts war, mit dem Video, das er von Hyperactive gemacht hat, auch einen Preis bekommen hat. David Bowie kommt zurück auf die Bühne und wird etwas ansagen. God bless you, you're the heroes of this concert. Lest we forget while we're here, I'd like to introduce a video made by CBC Television. The subject speaks for itself. Thank you, good night. Please send your money in. Ja, grässliche Bilder, enorme Bilder von CBC, Canadian Broadcasting Company. Ja, von Äthiopien, Kinder, für die, die es nicht gesehen haben, Kinder, die sich kaum mehr bewegen können, von lauter Hunger, die sich kaum mehr, ja, einfach grässliche Bilder. Und es tut gut, die wieder mal zu sehen zwischendurch, weil es ist ja ein Rockkonzert, aber es ist in erster Linie eine Live-Aid-Veranstaltung, eine Benefits-Veranstaltung. Und darum nochmal dringend unser Konto hier in der Schweiz. Live-Aid, Postcheck 30-535-1. Postcheck 30-535-1. Es sollte weitergehen mit den Pretenders zu Philadelphia. Pretenders, die ja eine lange Krise hatten, 1982, mussten zum Teil Musiker auswechseln. Da kommt es bereits wieder. Chrissy Hynde ist auf der Bühne. Da ist sie. Yeah. turn the world at night to a place in the past we've been cast out of. Oh, and now we're back in the fight. Descended like flies. Put us back on the train. Whoa. Back on the chain gang. Chrissy Hynde, Gitarre und Gesang und Schnurrgeige, der Robbie McIntosh, Gitarre, der Malcolm Foster, Bass und der Martin Chambers, Drums. Das sind Pretenders da im JFK in Philadelphia. Da ist wieder der Jack Nicholson im Bild. Well, I know you're getting warm. They've been talking to the fire department. So everybody cover up your cameras and anything else that might dissolve in water. They're gonna spray you now for a couple of minutes. Don't go running for it. They'll find you. They got big hoses, and I hope it cools you down a little. Es muss unglaublich heiß in Philadelphia. Der Jack Nicholson hat gerade gesagt, man soll jetzt seine Fotokamera wegnehmen, weil jetzt kommen sie wieder mit den Wasserschläuchen und würden gerade anspritzen, das Publikum. Im Moment tut es noch nicht. Und wir warten auf London im Moment. Allerdings, big surprise. Eine Band, die sich 1983 aufgelöst hat. Und gesagt hat, sie spielen nie mehr zusammen. Nie, nie, nie mehr. I want you to think about who you'd really like to see now. Und das sind Who. Right out. Oh! A great working class image. Three letters. 16. Dezember 1983 haben sie gesagt, I will not be making any records with the Who. I will not perform live again anywhere in the world with the Who. The Who. The Roger Daltrey, the Pete Townshend, the John Entwistle, and the Keith Moon. The Who. Just to let you know, so far we have raised £11.5 million. 11,5 Millionen Pfund sind sie jetzt zusammen. Some years ago, within spitting distance of the stadium, four Londoners formed a band to speak for their generation. They eventually spoke for two. Now they sing to save a third. Please welcome The Who! Roger Daltrey ist auf der Bühne. Da sind sie. Keith Moon ist natürlich nicht mehr dabei bei der Who. Der ist gestorben. Thank you. Two haben scheinbar ein paar Probleme auf der Bühne. Two, die wie gesagt am 16. Dezember 83 gesagt haben, sie spielen nie mehr zusammen, nie mehr live, sie machen nie mehr Platten zusammen. Jetzt sind sie wieder da. Für das Konzert. Before I get old. Jetzt haben wir wieder mal einen kurzen Ausfall gehabt. Was da passiert ist, wissen wir nicht ganz genau. Wir sind immer noch drauf. Two haben angefangen mit ihrem ersten grossen Hit, My Generation. Und wir benutzen die Gelegenheit gerade mal, um unser Postcheck-Konto einblenden. PC 30-535-1. Am 16. Dezember 1983, also die grosse Pressekonferenz, wir spielen nie mehr zusammen, machen nie mehr Platten zusammen, wir treten nie mehr miteinander auf. Und es ist eben doch anders gekommen. Für Live Aid ist alles möglich. Für Live Aid haben sogar David Bowie und Mick Jagger zusammen singen, via Satellit. Das ist dann nicht gegangen. Ihr habt es vorher gesehen. Wir hatten ein Video machen. Diese Woche ist das erst passiert, und zwar mit dem Martin und Vandellas Titel Dancing in the Street. Wir sind gespannt, was in London passiert. Es sollte dann weitergehen. Nach der Who mit Santana und Pat Messini, dann so gegen die 20 vor 10, Elton John. Ich höre gerade aus der Regie, dass wir Bild- und Tonausfall haben. Wenn es länger geht, tun wir jetzt etwas einspielen, und zwar von heute Nachmittag. Genau. Style Council. Wir hätten allerdings noch etwas parat, und zwar ab dem Matz, eine Einspielung von heute Nachmittag. Das wäre dann Style Council, wo wir da könnten aufziehen. Da sind sie, Style Council, heute Nachmittag als zweite Band bei dem Live Aid. That ever happened. Come in discontent, chase the rainbows in. I might win much more, but lose all that is mine. I could be a lot, but I know I'm not. I'm contentious with the riches that you bring. I might shoot to win. Commit the sin of wanting more than I've already got. I could run away, but I'd rather stay. You're the warmth of your smile lighting up my day. All that makes me say, you're the best thing. Things, but I don't go for that power crazy way. All that I could rule, I don't check for fools. But that I need is to be left to live my way. Aufzeichnung heute Nachmittag von Style Council. Und zwar ist Folgendes passiert. Wir haben gerade gehört, dass wir im Wembley Stromausfall haben. Patrick sera expliqué ça. Des auditeurs en français. Nous avons effectivement une rupture complète avec Wembley en ce moment. Ce que vous voyez en ce moment, bien, c'est un enregistrement qui a été fait cet après-midi, The Style Council. Apparemment, il paraît que toute l'électricité aurait été interrompue à Wembley. Je pense que c'est un problème qui devrait se résoudre relativement rapidement. Pour l'instant, on va vous demander d'avoir un petit peu de patience et de rester avec nous avec Style Council. Exactement. Style Council, also eine Aufzeichnung von heute Nachmittag. Viel Vergnügen. Und wir informieren uns, sobald wir wieder Bilder haben aus dem Wembley. Wir haben wieder Bilder jetzt im Moment aus dem Wembley Stadion. Wir haben wieder Ton von der Who. Da sind wir wieder. We'll be right back. close to it now.